dich und mein Herr, die Werke bald und dumpfe Schee. Die Werke bald und dumpfe Schee, das Wasser braust, es lebt der Hain, das Mühlrad klappert lustig rein. Das Mühlrad klappert lustig rein. Säcken ein und aus, kommt Knecht um Knecht durch Saus und Braus. Kommt Knecht um Knecht durch Saus und Braus, vom Mühlrad ist noch leer und wüst, der Mühlrad freundlich jeder grüßt. Im Sprung, sein Töchterlein, gar frisch und jung. Sein Töchterlein, gar frisch und jung, das Antlitz wie der Himmel klar, in Flechten tanzt ihr schönes Haar. In Flechten tanzt ihr schönes Haar. Dem Grafen und Kredenz, das Glas mit flüssiges Gold erglänzt. Das Glas mit flüssiges Gold erglänzt, wohl fühlt er wie in alter Zeit sein Herz der Liebe Seligkeit. Streckt er nach dem Glas die Hand, doch wie nach ihm ergreift mit Hast, da ist zur Luft, was er erfasst. Nur Luft, nur Luft. Verschwunden ist so Glas als Wein. Sein Töchterlein. Kein Mühlrad geht, kein Wasser braust. Der Wind nur durchs Gebälke Graf und reitet fort. Er reitet stumm den Wald entlang und streift ein Tränlein von der Wand. Willkommen Zeit Tag. Tritt näher, Oluf, komm tanzen mit mir, ein Hemd von Seide schenke ich dir, ein Hemd von Seide so weiß und fein, meine Mutter bleicht's mit Mondenschein. Ich darf nicht tanzen, nicht tanzen, ich mag, denn morgen ist mein Hochzeittag. Tritt näher, Olaf, komm tanzen mit mir, einen Haufen Goldes schenke ich dir, einen Haufen Goldes nehme ich wohl, doch tanzen ich nicht darf noch soll. Und willst du, Herr Oluf, nicht tanzen mit mir, soll Seuch und Krankheit folgen dir. Sie tät ihm geben einen Schlag aufs Herz, sein Lebtag fühlt er nicht solchen Schmerz. Deinem Fräulein wert. Vor Hauses Tür seiner Mutter zitternd stand dafür. Sag an, mein Sohn, und sag mir gleich, wovon du bist so blass und bleich. Und sollt ich nicht sein blass und bleich, ich kam in Erlenkönigsreich. Sag an, mein Sohn, so lieb und traut, was soll ich sagen deiner Braut? Sagt ihr, ich ritt in den Wald zur Stund, zu proben allda mein Ross und Hund. Als der Tag war, da kam die Braut mit der Hochzeitschar. Sie schenkten Wein. Wo ist Herr Oluf, der Bräutigam mein? Herr Oluf ritt in den Wald zur Stund, zu proben allda sein Ross und Hund. Die Braut hob auf den Scharlachrock, und wart. das lag am Bach, am Kieselbach bei Handli Schloss. Sah ihr eine blonde Frau, die saß auf einem weißen Ross. Sie saß auf einem weißen Ross, die Mähne war geflochten fein, und hell an jeder Flechte hing ein silberblankes Glöcklein. Ein silberblankes Glöcklein. Und Tom, der Reimer, zog den Hut und fiel aufs Knie. Er grüßt und spricht: Du bist die Himmelskönigin, du bist von dieser nicht. Du bist von dieser Erde nicht. Die blonde Frau hält an ihr Ross. Ich will dir sagen, wer ich bin. Ich bin die Himmelsjungfrau nicht. Ich bin die Elfenkönigin. Nimm deine Harf und spiel und sing. Lass dein bestes Lied erschallen. Doch wenn du meine Lippe küsst, bist du mir 7 Jahre verfallen. Wohl 7 Jahre, o Königin, zu denen wir erschrecklich kommen. So klangen hell die Glöcklein.